tout, je suis con. Après tout, si, il faut. Il faut! Der junge Jean-Paul Belmondo in seiner ersten großen Rolle. Die Gauloise lässig auf den Lippen klaut Michel teure Wagen an der Côte d'Azur, um sie in Paris zu verkaufen. Der Film Außer Atem des gebürtigen Schweizers Jean-Luc Godard gilt bis heute als Emblem der Nouvelle Vague, dieser unerhörten Gruppe von jungen Regisseuren, die sich anschickte, das französische Kino vom Kopf auf die Füße zu stellen. Im Frühjahr 1959 hatte François Truffaut beim Festival in Cannes bereits mit »Sie küssten und sie schlugen ihn« für einen Paukenschlag gesorgt und wurde dafür als bester Regisseur ausgezeichnet. Truffaut und Godard gehörten neben Claude Chabrol und Éric Rohmert der Clique an, die sich in der Redaktion der Filmzeitschrift Cahiers du Cinéma kennengelernt hatte und die das selbstbestimmte Autorenkino propagierte. Les Jeunes Turcs, die jungen Türken, nannten sie sich, erklärt Antoine de Beck, Filmkritiker und Autor des Bandes La Nouvelle Vague, Porträt einer Generation. Sie haben sich so benannt, da sie sehr fest gruppiert waren, sich sehr nahe standen, solidarisch waren, sich oft gesehen haben und dadurch sehr eng miteinander verbunden waren. Des Weiteren haben sie sich so genannt, weil sie sehr polemische, ziemlich offensive junge Leute waren. Der Begriff Les Jeunes Turcs bedeutet eben eine Art Stürmung einer kleinen Festung, damals der Cahiers du Cinéma und im Allgemeinen des Kino selbst. Que sont les cahiers du cinéma à l'époque et plus largement sur le cinéma lui-même. Die jungen Türken wollten mit dem biederen Cinéma de qualité, den antiquierten französischen Studiofilm, brechen. Truffaut hatte in den Cahiers gefordert, die Männer des Kinos sollten sich gegenüber der Literatur etablieren, mit der Kamera Stylo wie mit einem Stift ihre ganz eigene ästhetische Filmhandschrift finden, zu Filmautoren werden. Godard drehte Außer Atem mit Truffaut als Drehbuchautor und Chabrol als technischen Berater mit Handkamera und ohne künstliches Licht auf der Straße. Die Umgangssprache in seinen Dialogen war vor lauter Straßenlärm kaum zu verstehen. Die eigenwillige Erzählstruktur, schnelle Schnitte und häufige Achsenwechsel ergaben einen bisher unbekannten filmischen Rhythmus. Ein Albtraum für Godards Produzenten, erinnert sich Alain Bergala, ehemaliger Chefredakteur der Cahiers du Cinéma. Seine Produzenten glaubten während der Dreharbeiten zu Außer Atem, dass daraus kein Film werden kann und dass er nicht auf die Leinwand kommt. Sie organisierten sogar eine Vorführung, zu der sie Truffaut und Chabrol einluden, um ihnen mitzuteilen, dass ihr Kumpel miserabel wäre. Was er mache, wäre nichts. Man könne nichts daraus machen. Sie hatten ihn verteidigt und sagten, dass das wunderbar sein würde, waren sich allerdings selbst nicht sicher. Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Godards A bout de souffle war das Gesellenstück der Nouvelle Vague. Der Film mit Jean Seberg als amerikanischer Studentin im Kurzhaarschick auf den Champs-Élysées wurde zum Kassenschlager und schuf den filmischen Mythos einer ganzen Generation. Denn die Nouvelle Vague war Ausdruck einer Jugendbewegung, meint der Filmkritiker Antoine de Beck. Was wir in diesen Filmen finden, ist ein Porträt der Jugend mit ihren Gewohnheiten, ihrem Körperbewusstsein, ihren Gesten, ihren Lieben, ihren Ideen, ihren Engagements. Wir finden dies alles in den Filmen der Nouvelle Vague. Ich würde sagen, automatisch, da ja diese Filme zum Ziel hatten, die jungen Leute so zu filmen, wie sie wirklich waren. Ce qui pourrait être une forme de leur existence, le plus simplement possible ou en tout cas le plus directement possible. Fünfzig Jahre später beruft sich nicht nur Quentin Tarantino auf das Kino von Godard und Truffaut. Auch die jungen deutschen Filme von Christian Petzold oder Ulrich Köhler übernehmen von der Nouvelle Vague die einfache Produktionsweise, die improvisiert wirkenden Dialoge und die Alltagsgeschichten junger Menschen. François Truffaut bekannte dagegen schon Ende der 60er Jahre, wenn es überhaupt so etwas wie die Bewegung Nouvelle Vague gegeben habe, bestand sie allein darin, unter 35 Jahren einen ersten Film über ein persönliches Thema zu drehen. Godards A bout de souffle blieb der einzige kommerzielle Erfolg der Bewegung. Filmemacher schwamm noch einige Jahre weiter auf der Welle, denn was zählte, war künstlerisches Prestige, die Produktionskosten waren relativ niedrig und als Filmautor profitierte man außerdem von Staatsgeldern. Der Mythos der Nouvelle Vague lebt weiter, aber die Welle war vielleicht nicht mehr als eine Medienerfindung der Moderne.